Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 6 Minuten im Radio bei 1Live und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Offene Themennacht, offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Markus ist der Erste heute Nacht. Guten Morgen, 27 Jahre alt. Morgen, Domian. Markus, um was geht's? Es geht um das Thema Internetliebe, die zur Freundin geworden ist. Die zur Freundin geworden ist, ja. Zur Geliebten geworden ist? Ja, zu meiner Partnerin. Zur Partnerin? Ja. Cool. Ich war, sag ich mal, vor einem Jahr ziemlich down, weil sich meine damalige Ex von mir getrennt hat. Oh je. Hatte, also 6 Jahre war ich mit der zusammen und ja. War halt nichts mehr. Dann habe ich meinen Rechner geholt und bin chatten gegangen. Voller Frust ins Internet, genau. Mhm. Hab mir gedacht, gucken, was da so abgeht. Hab mich vorher noch nie damit beschäftigt. Bist du in so schweinische Chats gegangen? Nein, gar nicht. Einen ganz normalen Chat. Mhm. So, dann habe ich da einen Nickname gesehen, habe die angesprochen. Wie war denn dein Nickname? Mein Nickname war Mr. Desperado. Mr. Desperado. Ja, genau. Und wie war ihr Nickname? Ihr Nickname Sonny. Sonny? Ja. Sonny. Ja, genau. Für Sonne. Für Sonne. Sollte das stehen. Ja. So, und ich fand's gut. Dann habe ich sie angesprochen. So, und dann haben wir circa 5 Stunden gechattet. Direkt am Anfang? Direkt am Anfang 5 Stunden gechattet. So, haben uns während des Chattens also schon recht gut verstanden. Ja. So, dann habe ich zu ihr gesagt, was hältst du davon, wenn wir telefonieren? Danach haben wir, sag ich mal, zwischen 6 und 8 Stunden telefoniert. Wow. Direkt hinten dran. Da war die ganze Nacht um. Da war die ganze Nacht fast um, genau. Mhm. So, dann sind wir auch am gleichen Tag noch zusammengekommen, obwohl wir uns vorher nicht gesehen haben und nicht beschrieben haben. Aber ein bisschen geschlafen erst, ausgeruht? Ja, sicher. Frisch geduscht, schön geschlafen, Körperpflege. Und dann ist sie aus Kassel. Ja, wo wohnst du? Ich habe da zu dem Zeitpunkt noch in Krefeld gewohnt. Kassel und Krefeld ist weit auseinander, ne? Ja, so circa 300 Kilometer. Ja. Und da ist sie am nächsten Tag aus Kassel direkt nach Krefeld gekommen. Wie aufregend. Ja, und sie kam zu dir nach Hause? Ja, sie kam zu mir nach Hause, richtig. Mhm. Und wie ich die dann gesehen habe ich Hallo gesagt, habe sie dann direkt geküsst und da war es um uns beide geschehen. Wie? Sofort geküsst? Sofort geküsst. Zungenmäßig? Sicher. Ehrlich? Ja. Wart ihr denn schon am Telefon so weit gegangen? Ging es schon so in den erotischen Bereich rein? Ja, ist halt so kein Telefonsex oder sie haben uns einfach kennengelernt. Und da habe ich sie gefragt, was sie davon hält. Einfach so, weil ich, also für mich ist wichtig, dass ich mit einem Menschen mich gut unterhalten kann und dass der Charakter ist klar. Wichtig ist. Also aber... Wenn man sich gut unterhalten hat, schiebt man ja nicht direkt die Zunge dem anderen rein. Nein, dann habe ich gefragt, was sie davon hält, wenn wir eine Beziehung starten, also mal versuchen, so auf dem Weg. Weil ich wollte irgendwas Neues versuchen ja. Und hat direkt gut geklappt. Direkt der erste... Aber vielleicht bist du auch so einer, der so nicht alleine sein kann, ne? Von einem Nest ins andere hüpft. Kann das sein? Schon, also ich bin nicht gern allein, das stimmt schon. Ja. Aber ich sag mal so, mit ihr jetzt, also mit der Ex-Beziehung habe ich ja voll abgeschlossen. Mhm. So, und ich war halt auch schon offen für was Neues. Jetzt hast du sie geküsst, ihr habt euch geküsst. Ja. Und... Dann ist sie in die Wohnung gekommen. Ja, sicher. Und dann haben wir uns einen schönen Abend gemacht. Ja, wie schön. Eine schöne Nacht. Und am nächsten Tag zusammen zu ihren Eltern nach Kassel gefahren. Und hast um die Hand der jungen Dame angehalten. Ach nee, das nicht. Halt, Frage. Schöne Nacht. Ist es gleich passiert? Ja. Mann, habt ihr ein Tempo? Das ist ja unglaublich. Ja. Du aus Krefeld. Genau, den letzten beißen die Hunde. Wie gesagt, jetzt bin ich schon 10 Monate mit ihr zusammen und voll happy. Mann. Und wir sind dann beide nach Dortmund gezogen, weil sie hier studieren will. Ja. Und ich hier eben halt auch meinen Beruf ausüben kann. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Sanitärinstallateur. Ah ja. Und sie will Fotodesign studieren und ja. Fängt hier jetzt an zu studieren. Das heißt, das Internet hat euch richtig Glück gebracht? Auf jeden Fall. Super. War echt cool. Absolut. Ich kann es eben nur mal versuchen, so ein bisschen was zu riskieren. Aber ich meine, da hast du wirklich Glück gehabt. Es gibt ja Leute, die seit Jahren chatten und nichts kommt bei rum, ne? Ja gut, also ich muss dabei sagen, es sind auch mittlerweile sehr viele Idioten in meinem Chat, ne? Also klar. Man muss echt Glück haben. Ja. Aber sowas kann man ja vorher so ein bisschen abchecken, ob das gescheite Leute sind oder nicht. Schöne Geschichte. Und du grüßt mir deine Angetraute. Mach ich. Angetraut noch nie. Nee, noch nicht, aber so deine Freundin, deine Geliebte von mir. Mach ich. Alles Gute, Markus. Ja, dir auch. Danke, tschüss. Tschüss. Alexandra, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi. Oh Na, Alexandra, weißt du, ich muss dir jetzt sagen, ich glaube so in zwei... Verstehst du mich schlecht? Was? Verstehst du mich schlecht? Nee, ich verstehe dich wunderbar. Ich wollte dir gerade nur was erzählen. In 2 Minuten schaltet sich das Fernsehen dazu. Und dann muss ich mal unser Gespräch kurz unterbrechen und die Millionen von den Bildschirmen begrüßen. Und dann machen wir weiter, ne? Sag ich dir. Hör schon mal jetzt so. Okay. Alexandra, du bist 32... Großen Bockmist gebaut. Großen Bockmist. Ja. Erzähl. Fremdgegangen. Bitte? Fremdgegangen. Fremdgegangen. Mit jemandem, der 13 Jahre jünger ist. 13 Jahre, der Hübsche ist 19. Genau das. Mhm. Und du bist verheiratet? Ja. Hast 5 Kinder? Gar keins. Gar keins. Das spielt ja auch noch mit irgendwo da vielleicht eine Rolle. Mhm. Und... Wie lange bist du verheiratet? Ja, jetzt im kommenden Mai 8 Jahre. 8 Jahre. Auch schon lange, ne? Auch früh angefangen zu heiraten. Mhm. Mann. Relativ. Ja. So irgendwo dieses Ziel, ein Kind zu haben. Auch immer so mit drin. Pass mal auf, Alexandra. Jetzt läuft gerade der Vorspann im Fernsehen. Angespannt. Und wir hören uns gleich wieder. Bevor du jetzt alles doppelt erzählst, machen wir ein paar Sekunden Pause. Okay. Und dann begrüße ich dich nochmal kurz. Alles und dann geht's richtig zur Sache mit uns beiden, alles klar? Okay, bis gleich. Ciao. So, meine Lieben, ich grüße euch auch ganz herzlich vor den Fernsehgeräten. Willkommen bei Domian, willkommen zu unserer Freitag-Nachtausgabe, willkommen beim 1Live. Talkradio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen und ich habe gerade begrüßt Alexandra. Alexandra ist 32 Jahre alt und ich habe sie gefragt, wie ich das immer so frage, was ist dein Thema, was ist los? Und dann sagt sie mit ernster Stimme, ich habe Bockmist gebaut. Stimmt, ne, Alexandra? So war es gerade. So richtig. Und dann hast du weiter gesagt, viel weiter sind wir noch gar nicht gekommen, ich bin fremd gegangen mit einem viel jüngeren Mann, der ist 19 Jahre alt, du bist 32, wie gesagt, und du bist seit 8 Jahren verheiratet. Ja. Soweit die Vorinformationen. Warum bist du fremdgegangen mit dem 19-Jährigen? Weil mir was fehlt. Was fehlt dir? Das Sex in der Beziehung. Das heißt, in eurer Ehe findet das kaum... Das läuft alles super toll, wir verstehen uns gut, aber wir leben aneinander in dieser Hinsicht vorbei. Völlig? Ja. Gar kein Sex? Selten. Was heißt selten? Einmal im Monat, einmal im halben Jahr? Das wäre schön. Das wäre sogar noch schön. 6-mal im folgenden Jahr. 6-mal im Jahr nur? Im folgenden Jahr. Im folgenden Jahr. Achso, und in diesem Jahr, im laufenden Jahr? Ja, es wäre fast dazu gekommen, an einem gewissen Tag, Ostern später halt, mit meinem Fremdjahr passiert ist. Also im Klartext, du hast dieses Jahr mit deinem Ehemann noch gar keinen Sex gehabt. Doch schon. Aber sehr, sehr selten. Also zwischen August und diesem gewissen Sonntag in dieser Woche lag also eine gewisse Spanne, ne? Muss ja verstehen. Wie kommt es, dass du mit deinem Ehemann keinen Sex hast? Das wüsste ich auch nicht. Hast du keine Lust auf ihn? Doch. Hat er keine Lust auf dich offensichtlich? Genau das. Hat er eine Freundin? Das hat er, das glaube ich weniger. Mhm. Aber das hat er genauso diesem Mann, wo ich dann mit Franz gegangen bin, mitgeteilt. Das heißt, die kennen sich? Das sind Arbeitskollegen. Und wer hat denn da nur wie geplaudert, dass das rausgekommen keiner ist? Keiner hat er weiß es ja noch nicht mal. Ach so. Er hat dem Arbeitskollegen quasi so erzählt, dass da nicht mehr so viel läuft. Er kommt zu uns, wir verstehen uns super, wir verstehen uns toll. Also dieser 19-jährige Junge kommt zu euch. Genau das. Ja. Und dein Wir Mann? Wir haben am Sonntag einen super schönen Abend verbracht, erst gemeinsam und dann ist mein Mann ins Bett gegangen, weil er müde war. Mhm. Und dann ist es passiert. Letzten Sonntag. Genau das. Mhm. Eher von dir ausgehend oder eher von dem? Nee, von uns. Von weil uns es ging ganz anders zur Sache. Wir haben getanzt, wir haben uns einfach nur wohlgefühlt. Aber das ist ja auch eine harte Situation. Da ist eine Sache raus erstanden, die hätte ich mir nie erträumen können. Also so eine tolle Nacht oder so ein tolles Sexerlebnis, oder was? Da hat sich was aufgebaut. Huh. Innerhalb von wenigen Stunden. Genau das. Ja. Ist aber auch eine harte Situation. Dein Mann liegt quasi im Nebenzimmer im Bett. Genau das. Schläft. Und du gehst in dem anderen Zimmer fremd. Mit seinem Arbeitskollegen, der 19 Jahre alt ist. Ja. So, und nun? Wie geht's weiter? Tja, fragt, dass wir uns danach nochmal getroffen haben. Seit Sonntag nochmal? Ja. Mhm. Und wieder zur Sache gegangen? Auch. Auch? was heißt auch? Ja, erst wurde mal geredet. Ja, und dann? Weil ich wusste ja auch nicht, weil ich habe ihm wahrscheinlich auch irgendwas eingetan. Mhm. Weil der hält von meinem Mann die größten Stücke. So, hat, und ich hat, ihn da... Hat er denn jetzt auch ein schlechtes Gewissen? Nein, eigentlich nicht. Er hat es ja genauso genossen. Mhm. Er konnte sich ein Leben mit ihm vorstellen. Ach so, so weit redet ihr schon. Er kann sich ein Leben mit... Nein, das Schlimme ist ja, ich habe das Gefühl auch, ich nehme ja keine Pille. Zwischen mir und meinem Mann kann nichts passieren. Mhm. Und es war jetzt die beste Zeit. Zwischen dir und deinem Mann kann nichts passieren? Warum nicht? Ja, weil mein Mann nicht zeugungsfähig ist. Mhm. Mhm. Und wir haben nicht nachgedacht und mir ist mal in den Kopf gekommen, wie kannst du dich so gehen lassen, so ein... Das heißt, in dem Alter, dich mit so einem Jungen einzulassen, ich dann verstehe. Noch nicht mal verhütet. Das heißt, es besteht sogar jetzt die Gefahr, dass du vielleicht genau das schwanger bist. Hm. Bist du verknallt in diesen jungen Mann? Auch schon, ja. Hm. Das hat mir angetan von Anfang an. Hm. Aber ich glaube, erstmal ist der Hauptpunkt, Alexandra, dass mit eurer Ehe ja gravierend irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das ist nur beide. Es ist vorbei, sagst du? Nee, das wissen wir beide. Ja. Und daraus muss ja jetzt irgendeine Konsequenz gezogen werden, von deiner Seite oder von seiner Seite aus. Liebst du deinen Mann noch? Ja. Er dich auch? Ja, das ist, denke ich schon, weil er sagt mir, er kann sich kein anderes Leben oder besseres Leben vorstellen. Mhm. Aber es ist doch schon sehr sonderbar, wenn... Es ist Routine. Es ist einfach nur noch... Gut, aber es gibt auch viele Ehepartner, die so lange zusammenleben und wo das durchaus sehr gut noch funktioniert. Das würde ich mir auch gerne vorstellen. Mhm. Das heißt, ihr müsst... Ich sage dir ganz ehrlich, wenn... so 70er Jahre mäßig, schlauer Power mäßig. Mhm. So eine Dreierkiste. Da käme ich auch gut mit klar. Ja, und dein Mann, käme der damit auch gut klar? Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja dieses Thema schon öfter. Da wurde auch offen drüber gesprochen. Und, was sagt er? Ja, eigentlich, er wünscht sich auch ein Kind, dass er nie der Vater von dem Kind sein könnte. Nur, dass ich dann niemanden auch da noch, er kommt mir dann mit Thema Samenbank. Aber das ist ein anderes Thema. Würde er sich auf eine Dreiergeschichte einlassen? Glaube ich nicht. Mhm. Mein Problem ist, weil ich mich wirklich, jetzt wirklich mit diesem jungen Spund, sage ich jetzt einfach mal, ich habe mich da drin auch verguckt. Ja, aber Moment mal, Alexandra, das ist nicht mal eine Woche alt, diese Geschichte jetzt. Ich kenne ihn schon länger. Ja gut, aber jetzt, das Eis ist ja erst gebrochen seit letzten Sonntag. Ja, und aber so mal... Das ist für mich auch eine Bestätigung, ne? Ja, gut, aber ich finde, dass man erstmal, das ist mal aus dem Ehepartner oder auch so eine Ehe, eine... Schuldig ist. Ja, absolut, ja. Wenn man 8 Jahre mit jemandem zusammen ist, dass man sich erstmal darum kümmert und da klare Verhältnisse schafft. Und dass ihr eure Ehe, wie auch immer, klärt. Das heißt, dass ihr irgendetwas tun müsst. Und wenn es auf die Konsequenz hinausläuft, dass ihr euch trennt. Aber irgendwas, du kannst das nicht also parallel nebeneinander jetzt laufen lassen. Nein, aber wenn ich dann selber höre, dass er zu ihm sagt, und er ist selten so offen, er findet also selbst so selten Vertrauen zu einem Mann, dass er sagt, entweder raufen wir uns jetzt zusammen oder sie muss sich ein Labor suchen. Mhm. So können wir ja gut miteinander leben. Ich kann ihr das nicht bieten. Gut, aber das sind alles Sprüche, die du dann über jemand anderen hörst. Mein ganz klarer Rat. Nein, das hat er mir ja selber auch schriftlich. Gut, er kann sich nicht mitteilen, verbal. Er muss mir immer Briefe schreiben. Solltet ihr euch überlegen, dass ihr euch eine dritte Person, einen Eheberater, ja, sucht und das gemeinsam klärt. Ja, aber nicht drauf ein. Ja, gut, das habe ich alles versucht. Gut, dann musst ich kämpfe seit 5 Jahren. Wir sind mittlerweile jetzt fast 8 Jahre zusammen. Gut, dann sag ihm, was du gemacht hast. Dann kapiert, ja, so ehrlich müsste ich wahrscheinlich. Ja, dann kapiert er vielleicht die Ernsthaftigkeit der Situation und sag es ihm und sag aber auf der anderen Seite auch, dass du sehr interessiert bist an der Ehe und wenn die Ehe zu retten sein soll, dann muss er auch etwas tun. Und dann muss weißt er auch du, was der Witz ist? In all den Jahren hat er mir schon mehrmals wirklich einen Schlussstrich gezogen unter diese Beziehung. Ne? So, und dann habe ich jetzt vor einem Monat, hatten wir voll die Krise, da habe ich gesagt, jetzt ist von mir aus Schluss. Ne? Mhm. Hör mal, das hat ja nicht begriffen, dass ich mal so weit bin, zu sagen, was meinst du, was meinst du, wie der das schnell begreift, wenn du ihm von der Geschichte erzählst? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ich würde den Weg so gehen. Alles Gute und alles Liebe, Alexandra. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Viel Glück. Tschüss. Dann, ciao. Wir haben eine freie Themennacht. Freitag Nacht heißt, falls ihr zufällig heute zum allerersten Mal diese Sendung sehen und hören solltet, ihr könnt hier anrufen. Das ist eine Live-Telefon-Talkshow und wir können uns unterhalten über Gott und die Welt, über alles Mögliche und Unmögliche. Also, Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Woche Dienstag übrigens, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt unser Thema: Ich stand in den Schlagzeilen. Ich stand vielleicht sogar groß in den Schlagzeilen. Und ich möchte mit all denen reden unter euch, in meinem Publikum, die irgendwann mal, warum und wie auch immer, groß in den Schlagzeilen standen. Im Fernsehen waren, in der Zeitung zu lesen war über euch. Das ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf einen Namensvetter von mir, der nicht Domian heißt, aber Jürgen. Und der ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jürgen. Ich muss gestehen, ich bin sehr aufgeregt. Ach, das macht gar nichts. Ja, mein Thema ist Strumpffetischismus. Strumpffetischismus? Ganz genau. Und du bist heute Abend der erste Mensch, den ich davon erzähle. Ehrlich? Ja, ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, meine Meinung einzuholen. Was heißt denn Strumpffetischismus? Strumpfhosenfetischismus? Ich erkläre es dir. Ich liebe es, in Damenstrumpfen oder Damenstrumpfhosen rumzurennen. Mhm. Das müssen nicht unbedingt Nylons sein, obwohl die sich auch super geil anfühlen auf der Haut. Das können auch ganz normale Damenstrümpfe sein oder Strickstrümpfe zum Beispiel. Strickstrümpfe, das haben früher so die alten Leute getragen. Ne? Naja, es gibt ja auch welche, die jetzt die junge Generation gerade jetzt im Winter trägt. Natürlich, ne? Ich war heute in der Stadt und heute war ich ja ganz besonders mutig. Ich habe mir heute eine Strickstrumpfhose gekauft. Ich wollte gerade fragen, wie kauft man sich als Mann denn solche Strumpfhosen? Meistens übers Internet. Ja, im Geschäft ist das ein bisschen seltsam, ne? Da ja, ich bin heute auch wieder an den Regal mit den Nylons und den Damenstrümpfen vorbeigerannt. Mhm. Und ich hätte ja super gern mal so stundenlang darum rumgewühlt, aber das traue ich mir irgendwie nicht. Also es ist fast egal, was es für eine Strumpfhose ist, Hauptsache es ist eine Strumpfhose. Sie muss schön aussehen. Sie muss schön aussehen, es hat aber nichts mit diesem Nylon-Material zu tun, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, also ich meine, ich rasiere mir die Beine und wenn ich dann den Nylon dazu anziehe, dann ist das ein super irres Gefühl auf der Haut. Bist du schwul? Nein, ich bin heterosexuell, obwohl ich eine ausgeprägte Biader habe, die ich aber bisher nicht ausgelebt habe. Achso, gut, das ist noch eine andere Thematik jetzt. Sind das immer neue Strumpfhosen? Oder bist du auch scharf darauf, Strumpfhosen von Frauen zu tragen, die sie schon mal getragen haben? Ach so, nö, das nicht unbedingt. Das nicht, also. Nein, das ist mehr so der Stoff, wie er sich auf der Haut anfühlt. Mhm. Wenn die Stoffe, die für die Damenstrümpfe sind einfach irre, die sind einfach viel besser als die für Typen. Und du ziehst diese Strumpfhose ohne Unterhose an, ne? Also nackt, auf nackter Haut trägst du die. Mit Vorliebe, ja. Mit Vorliebe. Natürlich. Das frage ich dumm, natürlich, ja. Natürlich. Ja, klar. Und dann saust du mit dieser Strumpfhose durch deine Wohnung. Ich meine, ich habe auch gerade diese rote Strumpfhose an, die ich mir vorhin gekauft habe. Nein, das würde ich dich gerne sehen. Doch, bestimmt nicht. Ich habe zwar eine Webcam, aber vergiss es. Ja, nein, das geht auch nicht. Ja. Nee, ich war vorhin auch noch mal in der Stadt und ich habe die auch angehabt. Also du ziehst diese Strumpfhose auch unter deine Hose an und gehst damit raus. Es sieht natürlich keiner. Also ich ziehe mir dann auch ganz normale Herrensocken dazu an. Nicht, wenn ich mich mal irgendwo hinsetze, dass man sehen könnte. So. Ich gehe davon aus, dass du alleine lebst. Im Moment lieber alleine. Ja, dass du auch keine Beziehung hast im Moment? Nein, im Moment nicht. Nee, aber ich meinte alleine leben, dass du alleine in einer Wohnung lebst. Mhm. Ja. Aber 30 Jahre, dann setze ich auch voraus, dass du Beziehungen mal hattest in den letzten Jahren. Ja, einige längere auch schon. Ja. Haben die Frauen das mitbekommen? Nein. Das habe ich immer verschwiegen. Wie lange gehst du denn dieser Leidenschaft schon nach? Also im Prinzip seit ich pubertiere. Mhm. Es ist wie drauf gekommen? Durch die Mama irgendwie? Nein. Da hätte ja sagen können, dass du die Strumpfhose deiner Mama mal angezogen hast. Nicht die von meiner Mama, nein, Gottes Willen. Nee, als ich anfange, mich für Frauen zu interessieren. Meistens, viele Männer gucken auf den Arsch, viele gucken auf die Busen. Ja. Ich gucke zuerst auf die Socken. Immer. Was für Socken tragen. Ja. Aber nicht Socken, sondern immer auf die Strumpfhosen-Socken. Ne? Das müssen nicht unbedingt Strumpfhosen, es können auch Socken sein. Ach, es können auch Socken sein. Es gibt auch wunderschöne Damensocken, die ich auch gerne anziehen würde. Ja. Aber leider habe ich sehr, sehr große Füße. Ja. Welche Schuhgröße? 46. Ja, da kannst du Damensocken vergessen wahrscheinlich. Ja, das ist schade, wo es so wunderschöne Dinger gibt. Also, Jürgen, hat das immer eine so eine latent erotische Komponente? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das heißt also, wenn du diese Dinge anhast, fühlst du dich dem weiblichen Geschlecht näher und das ist erotisiert dich. Nicht unbedingt dem weiblichen Geschlecht näher, aber weiß ich gar nicht. Jedenfalls macht es nicht geil. Warum macht es dich geil? Wenn es nicht diese Nähe zur Frau ist, die vielleicht symbolisch dafür steht, für so eine Strumpfhose. Das ist schwere Frage, Jürgen. Die habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Das ist schwierig. Es ist erstmal das Gefühl auf der Haut. Dann sieht es unheimlich klasse aus. Also ich habe so ein Ding noch nicht angehabt. Ich stelle mir das so vor wie eine lange Unterhose. Und lange Unterhosen finde ich schrecklich, wenn ich die anhabe. Naja, also im Moment habe ich diese Strumpfhose an, die sitzt sehr eng auch an den Beinen. Und man merkt es also, dass es sehr eng sitzt. Und ich finde das klasse. Ja. Also guckst du dich selbst dann auch gerne im Spiegel an? Nö, dann naja, manchmal schon doch. Mhm. Doch, muss ich zugeben. Hat das dann so eine Wirkung, dass du da körperlich erregt von wirst? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorhin diese Strumpfhose ausgepackt und beim Anziehen also sofort auch eine Erektion bekommen. Und was es alles gibt. Wahnsinn, ne? Ja, wie findest du das? Ich meine, du bist jetzt der erste Mensch, den ich davon erzähle. Ja, ich meine, ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe das schon oft gehört, dass Männer sowohl Schwule als auch Heteros, oft Heteros sogar, wirklich drauf stehen auf sowas und das erotisch und geil finden. Also ich habe auch meinen Partnerin bisher nie davon erzählt, weil ich einfach die Befürchtung hatte, ich könnte irgendwie, ja, das könnte irgendwie verachtet werden. Aber war das denn nicht eine Versuchung für dich, wenn du mit deinen Freundinnen zusammen warst und die vielleicht mal gerade nicht zu Hause waren, dass du mal eine Strumpfhose von denen angezogen hast? Nee. Ich hatte auch noch nie eine Partnerin, die gerne Nylons getragen hat. Obwohl, manchmal, wenn wir so irgendwie eingeladen waren auf Hochzeiten und ich habe auch nie gesagt, wenn wir dann hinterher Sex gehabt haben, irgendwie, lass doch die Strumpfhose an oder lass doch die Overknees oder halterlose Strümpfe an. Aber genau, das ist ja die andere Seite. Findest du das denn auch sehr erotisch, wenn Frauen solche Sachen tragen oder sie sogar im Bett dann anhaben? Ja. Auch wenn ich mich selbst befriedige und dann irgendwelche imaginären Frauen im Kopf habe, die haben immer irgendwas an den Füßen. Also entweder Strümpfe oder ich war auch nie traurig, wenn dann meine Freundin mal vergessen hatte, irgendwie die Strumpfhose auszuziehen beim Sex oder so. Mhm. Aber es geht nicht so in Richtung Fußfetischismus, das nicht? Füße nicht unbedingt, nein. Wenn sie eingepackt sind, sieht es wesentlich schöner aus. Ja. Ich gehe dann wahrscheinlich auch recht in der Annahme, dass du, wenn du onanierst, immer so in der Strumpfhose onanierst oder wenn du die anhast oder anhattest gerade. Ja, doch. Also Strumpfhose oder Strümpfe. So in dem Dreh, das ist dann nochmal, also es muss nicht zwingend sein. Ich habe auch mit meiner Partnerin super tollen Sex gehabt, ohne irgendwas an den Füßen. Mhm. Aber es ist nochmal so ein zusätzlicher Kick einfach. Wie groß ist denn dein Sortiment mittlerweile zu Hause an Strumpfhosen, aller Art, Damenstrumpfhosen? Ja, also Strumpfhosen weniger. Es sind meistens mehr Overknees, also so halterlose Strümpfe, die so bis zum Oberschenkel hochgehen. Ach so, das auch. Das können auch welche aus Baumwolle sein oder aus anderen Materialien. Du siehst da wahrscheinlich aus wie die Obertunte, ne? Wenn du durch deine Wohnung marschierst. Das muss unglaublich schräg aussehen. Ich bin froh, dass mich keiner sehen kann. Ich habe im Moment wirklich nichts weiter als diese Strumpfhose, aber ja, ich meine, für mich allein ist es ja okay, hier guckt keiner rein. Ja, klar, ja, absolut. Ich habe also die Fenster abgedunkelt und da kann ich nicht mehr reinschauen. Ich habe das ja gerade eben so ein bisschen aufgeschnappt, du sagst, ich habe eine Webcam. Vermuten wir da jetzt eine Schweinerei, dass du dich präsentierst vor dieser Webcam? Gar, was wir auch schon gehört haben hier in der Sendung? Im Moment noch nicht, aber ich bastel eifrig an einer eigenen Homepage. Ich möchte unheimlich gerne Gleichgesinnte finden. Oder das super schärfste wäre natürlich eine Partnerin, die diese Vorlieben teilt. Ich wollte gerade sagen, das Tollste für dich wäre wahrscheinlich, eine Partnerin zu finden, die genauso drauf ist und ihr beiden dann, da würdest du dich auch nicht schämen vor der. Dann nicht. Also dann könnten wir echt super geil losziehen und dann stundenlang in irgendwelchen Strümpfen gucken und kaufen und anprobieren. Und also ich bastel gerade an der Homepage, weil ich einfach Gleichgesinnte finden möchte. Mhm. Ich habe im Internet diese Vorliebe noch nicht gefunden. Ach, Jürgen, hundertprozentig, such mal. Wird es die geben? Ja, es gibt dann immer so Schwule, die dann irgendwie so diese Sneaker, die dann so... Ich glaube auch wirklich, dass es sehr viele heterosexuelle Männer gibt, die das mögen. Mhm. Also, was ist jetzt noch dein Traum an Strumpfhose? Was möchtest du dir unbedingt gerne noch kaufen oder anziehen? Im Prinzip alles, was so mit Halterlosen zu tun hat. Also die bis zum Oberschenkel gehen. Bevorzugst du die schwarzen oder die weißen? Weiße lieber. In meiner Größe unheimlich schwierig zu kriegen. Glaube ich. Aber ich habe schon hintergehakt. Also es gibt doch noch eine Website, die solche Sachen vertreibt. Wie lange trägst du die dann? Hast du die endlos, wäschst du sie immer wieder und trägst sie wieder auf oder sind die dann uninteressant für dich, wenn du sie ein paar Mal angehabt hast? Nö, die werden immer mal wieder aufgetragen, bis irgendwann kaputt sind halt. Manchmal gehe ich damit ins Bett oder manchmal ziehe ich es auch gleich wieder aus. Ja. Das ist unterschiedlich. Der Mann mit Schuhgröße 46 und seinen halterlosen weißen Strümpfen. Ist es immer so, dass wenn du von der Arbeit oder nach Hause kommst, Sachen runterreißen und die Dinge anziehst? Das kommt sehr häufig vor. Ja. Also wenn ich dann hier zu Hause bin, ich weiß, es kommt kein Besuch mehr, dann schließe ich halt die Tür ab und dann ich trage die auch manchmal während der Arbeit. Das ist auch klasse. Was arbeitest du? Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich will auf keinen Fall so. Ich habe viel mit Menschen zu tun, du bist auf jeden Fall. In der Bundesregierung oder so? Ja, im Kundendienst auf jeden Fall. Und also okay. Ich habe sehr viel mit Menschen und Kunden und sehr viel gesetzlicher Kundschaft zu tun. Du musst es auch nicht weiter erzählen. Und also ich meine, ich trage dann auch Socken über der Strumpfhose, falls ich mich mal hinsetze, dass man das zwischen Schuh und Hose nicht sehen kann. Aber wie, die Hose zieht sich dann mal ein bisschen hoch und man sieht dann deine weißen Nylons darunter, ne? Dann wird die Kundin doch skeptisch gucken wahrscheinlich. Nee, wie gesagt, ich trage ganz normale Herrensocken noch drüber. Na ja, gut, aber wenn man das sich verrutscht mal irgendwie. Nee, da passe ich schon auf. Und ich weiß, es war halt unheimlich lustig, wenn man dann so durch die Stadt läuft und dann wird die Leute jetzt wissen. Ne? Nee, meine Befürchtung ist halt, weil ich das auch sehr im Geheim halte, dass die Menschen mich also wirklich dafür verachten könnten. Ja, also ich finde das in Ordnung, was du da machst. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich wirklich glaube, dass das ganz viele machen. Und sause mal und chatte durchs Internet und surfe. Du wirst bestimmt Gleichgesinnte finden. Und mein Hauptwunsch wäre natürlich, dass du eine nette Frau findest, mit der du das teilen könntest. Das wäre der absolute Knüller. Absolut. Also das wäre das Obergeilste überhaupt. Ja. Ich wünsche viel Glück. Ich danke dir. Alles Gute, Jürgen. Ja, ebenso. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Holger, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Holger. Weswegen hast du angerufen? Was ist dein Thema? Ich rufe an wegen Pornos, Pornografie und zwar Gay-Produktionen. Ich habe vor eineinhalb Jahren Videofilme produziert, Gay-Videofilme. Gay-Videos heißt schwule Pornos, homosexuelle genau. Pornos. Genau, so ist ja. Es. Die hast du produziert? Produziert, ja. Produziert heißt, du hast du es nur produziert oder warst du auch Darsteller? Nein, Darsteller war ich nicht, aber das mein Freund war Darsteller, mein damaliger. Mhm. Und so kamen wir eigentlich auf die Idee, ich wollte unbedingt in die Tschechei. Mhm. Ich hatte dann mein Leben aufgegeben in Deutschland, bin rübergegangen und habe produziert. Dann mit einem Bekannten, habe meine... Aber auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Was hast du vorher in Deutschland gemacht? Einzelhandelskaufmann. Einzelhandelskaufmann. Ja. Und dann sagst du, ich gehe jetzt in die Tschechoslowakei oder nach Tschechien. Nach Tschechien, genau. Und produziere da jetzt ganz einfach Pornos. Kann man das so einfach? Ohne Wissen, ohne Know-how und so? So einfach war das nicht. Ich habe vorher beim Frankenfunk, also beim Fernsehen gearbeitet, als Praktikant. Beim was? Beim Fernsehen? Ja. Mhm. Und habe dann... Gute Voraussetzung, um ins Pornogeschäft zu gehen? Nicht unbedingt, aber die Kameraführung, man hat einiges gelernt. Ja. Und mein Freund war ja bestens informiert, da er Darsteller war. Gut, dadurch war der Kontakt ja irgendwie ein bisschen auch schon in die Branche rein. Genau, genau. Nähe, ne? Und dann noch ein Bekannter von mir, der sehr viele Kontakte auch da im Casting-Bereich und Fotobereich hatte. Und dann haben wir gesagt, na gut, lasst uns einen Pornofilm drehen. Und dann haben wir unseren Testfilm erstmal gedreht, haben Darsteller gesucht und da haben wir richtig losgelegt. Mit wie vielen Darstellern habt ihr gearbeitet? Für den Testfilm haben wir mit 6 Darstellern gearbeitet. 2 Tage. Und für eine deutsche Firma haben wir dann einen großes Projekt von 120 Minuten gemacht mit 10 Darstellern und haben dafür 3,5 Tage benötigt. 3,5 Tage, 120 Minuten. Ja. Was kostet so eine Produktion, so eine Pornoproduktion von 120 Minuten? Unsere Produktion hat richtig Geld gekostet, 18.000 Mark. Nun habe ich keine Ahnung aus dem Gewerbe, ist das viel? Ja? Mittlerweile ja. Also was man sonst von Spielfilmen mitbekommt, 120 Minuten, sie wären 18.000 Mark ein Witz, ne? Richtig, richtig. Man muss aber dazu sehen, dass solche Billigproduktionen, das G-Film jetzt mittlerweile eine Massenproduktion ist. Und ich kann jetzt einen Auftrag geben, der kostet mir 5.000, 6.000 Mark, 90 Minuten mit 8 Darstellern. Das ist gar kein Problem mehr und darum mache ich die auch nicht mehr, weil das kein Geld verdienen und die Darsteller verdienen auch nichts mehr. Bist du denn immer noch in dem Geschäft drin? Nein, also ich bin mittlerweile nicht mehr drin. Wir machen zwar noch so Vermittlungen, aber also mittlerweile hier in Deutschland und ich gehe jetzt auch wieder rüber. Wie viele Filme hast du produziert? 4. 4. Und warum bist du rausgegangen aus dem Geschäft? Weil es sich nicht mehr rentiert hat. Weil wir uns damals geschworen haben, wenn wir Filme produzieren, dass wir unseren Darstellern Geld bezahlen und keine Almosen. Das heißt, wie viel Geld habt ihr euren Darstellern gezahlt, zum Beispiel jetzt für diesen 120-Minuten-Film? Also pro Szene haben wir bezahlt und nicht pro Film wie die anderen. Haben wir 4.000 Kronen bezahlt, das ist um 280 Mark. oder 250, 280, kommt ganz auf den Kurs drauf an. Mhm. Gut, das sagt man jetzt nicht pro Szene. Wie viel haben die dann bei dem ganzen Film verdient? Die sind mit 20.000 Kronen nach Hause gegangen. Sag mal in D-Mark, das ist ein viel mehr Kronen. 1.400 so. Auch nicht so viel, ne? Auch nicht so viel. Nee, man denkt immer so, dass man in diesem Gewerbe irrsinnig viel Geld verdient. Das ist ja gar nicht so. Das sind ganz wenige, ne, glaube ich, die da die Kohle machen können. Das ist ganz, ganz wenig. Habt ihr denn immer safe gearbeitet? Das war eine Grundvoraussetzung und das war unser Genickbruch. Ach so, weil das nicht zu verkaufen ist. Das ist erstens schlecht zu verkaufen und zweitens, du musst dir vorstellen, dass die Leute, die vor dem Fernseher sitzen und ein Video anschauen, dass die Action sehen wollen. Mhm. Und die wollen Action sehen und die wollen keine Gummis sehen. Sehen, das ist das erste Problem. Und dann wollen sie Heteros sehen. Das ist das ganz Schlimme dran. Heteroszenen? Heteros wollen sie sehen. Ach, Heteros wollen sie sehen. Heterosexuelle. Wie sieht man den Männern das an, ob sie schwul sind oder hetero? Ich sag mal so, es gibt sieht man, dass sie schwul sind. Okay, aber es gibt so viele maskuline Schwule, wo kein Mensch das nur vom Angucken sehen kann. Richtig, aber in der Massenproduktion und in der Schnelligkeit, wo man dann drehen muss, findet man nicht. Und dann greift man auf Leute zurück, die halt dann sagen, okay, ich will Geld verdienen. Ach so, die wirklich und heterosexuell sind. Richtig, und dann hat man halt bei der Szene, also pro Szene, die 10 Minuten im Film geht, oder 15 Minuten maximal, braucht man ungefähr 8 Stunden. Bis die das hingekriegt haben. Und dann, wenn der überhaupt steht, bitte? Wenn der erstmal steht, dann ist man ja schon froh. Mhm. Und wenn man dann aber anfängt, da mal einzuführen, dann ist es vorbei. Und wenn man einen Gummi aufzieht, dann ist es gleich einmal vorbei. Ist es da einmal vorbei. Und darum machen die meisten ohne, damit schneller geht. Aber das ist ja nun schon sehr schräg, das wusste ich auch nicht. Ist das üblich oder gibt es das viel in dieser schwulen Porno-Produktion, dass da sehr viele Heteros mitarbeiten? Ja. Also wie schaffen die Armen, wie schaffen die das denn? Das muss für die doch die Tortur sein. Ja, also da haben wir auch uns schon Gedanken in den Kopf zerbrochen. Mhm. Es ist das Geld. Es ist wirklich rein. Ja gut, aber so viel Geld ist es ja nun wiederum auch nicht. Da musstet ihr die wahrscheinlich gut ausstatten im Hintergrund mit Heteroporno-Heftchen, ne? Dass die ein bisschen in Fahrt kamen, die Jungs. Mit Heteroporno-Heftchen war nichts zu tun. Wir haben große Fernseher aufgestellt und haben Videos laufen lassen. Ach so. Darum sind die meisten Die gucken dahin und machten dann das da unten. Genau, also man hat quasi jetzt zum Beispiel, wenn man eine Freiluftszene gehabt hat, hat man die Decke ausgebreitet, hat ringsum die Lampen positioniert. Schräg. Und in zwei verschiedenen Stellungen Fernseher aufgebaut, die verkoppelt waren mit einem Videorekorder und hat dann mit voller Lautstärke auch Pornofilme übertragen. Und dann hat man mit zwei Kameras gedreht, damit es einfach schneller geht, dass man mehrere Stellungen hatte. Also, wenn wir uns jetzt schwule Pornos angucken und die Jungs starren irgendwo hin, dann wissen wir, wo die hinstarren. Ja, genau. Das wissen wir jetzt, ne? Ganz klar. Ja, ein kleiner Blick in das eher ein bisschen amateurhafte Gewerbe, ne? Du hast es ja nicht so richtig super professionell gemacht. Oder? Nee, so ganz professionell nicht, ne? Wobei das in England, Amerika und Deutschland verkauft wurde. Mhm. Also wir hatten ja gleichzeitig zwei Filme gedreht, einmal soft und einmal hart, weil in England damals ja noch keine Hardcore-Filme erlaubt waren. Ach so. Ja, aber eins kann man sagen, also lang sollte man das nicht als Produzent machen. Warum? Man hat keine Lust mehr auf Sex dann. Ach, selbst wenn man das als Produzent macht? Also als Darsteller kann ich es mir gut vorstellen. Aber weil du den ganzen Tag mit Sex beschäftigt bist, hast du keinen Bock mehr drauf. Ja, also die 3,5 Tage war Horrortrip. Hat das denn die Beziehung zu deinem Freund, der auch Darsteller war, hat das die Beziehung gestört? Ja, die ist auseinandergegangen. Sogar auseinandergegangen. Die ist auseinandergegangen. Mhm. Also, die Botschaft dieses Gesprächs ist es, Jungs und Mädels, werdet keine Pornoproduzenten. Es verdirbt euch den Spaß am Sex, ne? Und es ist nicht das Geld wert. Und es ist nicht das Geld wert. Nein. Keinen Fall. Ich danke für deinen Anruf, Holger. Jo. Alles Gute. Jo, tschüss. Ciao. Jessica, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Jessica. So, zu uns beiden. Ja. Was ist los? Mein Thema ist, wenn langjährige Beziehungen auseinandergehen und halt nichts dagegen getan werden kann. Das heißt, im Moment geht so eine langjährige Beziehung bei dir auseinander? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 4,5 Jahre waren verlobt gewesen. Mhm. Und, Aber ihr seid noch zusammen? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Seine neue Flamme ist bereits bei ihm eingezogen und, Oh, das sagt Jessica mit Bitternis, ich höre es. Wann habt ihr euch getrennt? Das ist noch relativ frisch, also am 1. November waren wir noch zusammen weg gewesen und da habe ich mir halt eine Hoffnung gemacht, dass man das noch retten kann und dann hat er mir halt so mittendrin mal gesagt, so als wir an dem Wochenende weg waren, also er hätte sich jetzt gegen mich entschieden und es ist halt eine Arbeitskollegin von ihm, die kennt er wohl auch schon länger, aber zu dem Zeitpunkt hat er sie halt gerade mal 3 Wochen gekannt, also das ist gekannt, aber halt 3 Wochen dieses Kribbeln gehabt für sie und hat dann 4,5 Jahre in die Mülltonne geschmissen. Das ist sehr verletzend, das kann ich gut verstehen. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt aber schwanger gewesen. Das auch noch. Und ich wusste es nicht, ich habe es halt erst erfahren danach. Und ich habe halt nur seinen kühlen Spruch im Ohr von wegen, ja, das wird jetzt an seiner Entscheidung auch nichts mehr ändern. Aber du bist jetzt immer noch schwanger. Nein, nicht mehr. Ich habe das Kind verloren. Du hast es verloren. Mhm. Und ich finde es halt schade, weil er eigentlich immer so mein Typ war und bei uns lief alles in Ordnung. Mhm. Wir haben zwar nicht jetzt so oft Sex miteinander gehabt, aber halt eigentlich immer einmal im Monat. Und wenn es dann gewesen ist, dann war es eigentlich so wie eine Bombe, die immer geplatzt ist. Und er hat halt nie gekämpft für unsere Beziehung. Er hat sie einfach weggeschmissen. Hast du denn so, wenn du jetzt im Nachhinein das Revue passieren lässt, gab es da schon so Anzeichen in den letzten Monaten vielleicht oder im letzten Jahr? Nein, er hatte sich erst eigentlich überhaupt nicht. Also wir waren im September in Urlaub gewesen und wir kamen beide wieder und waren total happy, dass wir uns wieder richtig nahe gekommen sind und uns wieder richtig lieb hatten und dass eigentlich alles in Ordnung gewesen ist. Und seit Anfang Oktober hat er dann ihr scheinbar zu tief in die Augen geguckt und... Hat er dir das eigentlich gleich gesagt oder? Nein, er hat 3 Wochen gewartet und er hat auch erst irgendwie gesagt von wegen, ja, wisst nicht, ob er mich noch so lieben würde, wie man eine Partnerin lieben müsste. Und dann habe ich gedacht, und er hat das unter Tränen gesagt, hat gesagt, er will mich nicht verlieren, hat mich ganz fest an sich gedrückt und das, die alte Masche. Und dann 3 Tage später hat er versucht, mit mir Schluss zu machen und ich hatte ihn halt vorher schon mal gefragt, ob da irgendwas ist, was er mir sagen möchte. Und er sagte nein und ja, nachdem er versucht hatte, mir Schluss zu machen, habe ich ihm doch gesagt, ja, aber das kann doch nicht vorbei sein, du kannst doch das einfach nicht so wegschmeißen, wir waren doch so glücklich und ich sagte, du warst mir doch treu. Und ja, dann habe ich in seine Augen geguckt und wusste ich die Antwort auch schon. Und diese Frau steckt halt selber in einer festen Beziehung. Jetzt nicht mehr. Wie kommuniziert ihr miteinander im Moment? Gar nicht? Ich werde halt am Sonntag jetzt endlich meine restlichen Sachen holen, weil die Frau schläft ja schon in meinem Bett, auf meinem Kissen, unter meinem Plo, in meiner Bettwäsche und benutzt halt alle meine Sachen mit. Und was er mir bei seiner Seele geschworen hat, dass das nie passieren wird. Auch dass die halt nicht gleich bei ihm einzieht. Und du bist so richtig tief gekränkt. Ne? Ich bin wahnsinnig. Das höre ich ja. Das ist aber auch sehr verständlich und nachvollziehbar. Ich kann halt nicht verstehen, wie Liebe so plötzlich abschaltbar ist. Das Bittere daran ist, dass man da gar nichts machen kann. Dass man sich dem so hingeben muss, dass man einfach nur Wut hat. Ich habe gekämpft, ich habe ihm gesagt, ich gebe dir noch eine Chance, mir liegt so viel an dir. Ja, aber wahrscheinlich liegt ihm nicht so viel an dir. Ja, das stimmt ja eben nicht. Er will mich als beste Freundin behalten. Klar, das ist das. Halt mir, er hätte tiefe Zuneigung zu mir und ich mir wohl und geborgen fühlen. Aber das sind für mich Sachen, wie man Liebe bezeichnet. Das sind immer so Sprüche. Ich will dich als beste Freundin behalten. Das ist ja fast schon ein Affront gegen dich, so einen Satz zu sagen, finde ich. Ich will dich nicht als Geliebte, ich habe eine andere Geliebte, aber dich will ich so als meinen Kumpel, meinen besten Kumpel haben. Das geht eben nicht. So reagieren ja ganz viele Leute, die eben nicht loslassen können und wollen. Die wollen beides haben. Und beides geht eben nicht. Und das ist ja auch fast eine Unverschämtheit, das zu dir zu sagen. Ich bin aber auch ein Typ, der nicht loslassen kann. Und für mich ist das halt einfach so schwer, weil ich halt immer noch ein warmes Gefühl für ihn habe, obwohl er mir halt so wehgetan hat. Und weißt du, was ich glaube, Jessica, dass du, so bitter das jetzt auch ist, das Allerbeste für dich ist, diese, ich sag's mal in dicken Anführungszeichen, diese Freundschaftshand, die er dir da noch hinstreckt, abzuschlagen und erstmal richtig auf Distanz zu gehen. Ja, das bin ich jetzt auch am tun, weil er hat das letzte Versprechen gebrochen, das er mir bei seiner Seele geschworen hat und dass er halt nicht in der Wohnung schläft und vor allem nicht in meinem Bett. Und er sagte dann halt nur, der Kommentar, der zurückkam, war, ja, sie hat ja nicht auf deiner Seite geschlafen. habe ich gedacht, so ist es aus. Mhm. Halte dir einfach vor Augen, wie sehr er dich verletzt hat. Und du hast auch ein Recht darauf, richtig sauer und wütend zu sein. Aber versuche nicht jetzt das noch auf irgendeine freundschaftlichen Ebene hinzukriegen. Das geht sowieso nicht, das hältst du nicht aus, das geht nicht. Außerdem ist er das auch, finde ich, im Moment gar nicht wert, was er mit dir gemacht hat. Aber man kann ihm letztendlich auch keinen Vorwurf machen. Er hat es ja relativ schnell gesagt, dass er eine neue Freundin hat. Oder dass der war ja noch nicht entschieden. Das war ja alles noch gar nicht entschieden. Gut, aber es lief ja drei Wochen schon. Hat sich das alles entschieden und er hat sich aber drei Wochen vorher gegen mich entschieden. Und ich weiß halt, mir ist das auch in unserer Beziehung passiert und ich habe voll die Notbremse gezogen und bei mir hat es geklappt. Mhm. Und dann frage ich mich natürlich, ob er wirklich so unreif und so charakterschwach ist, dass ihm das passiert. Vielleicht. Oder vielleicht sagt er dir auch gar nicht richtig die Wahrheit und es ist doch sehr viel kaputt und aus und erloschen schon in ihm. Nein, eben nicht. Er sagt ja ganz klar. Er sagt. Du weißt ja gar nicht, was da wirklich tief in dem los ist. Vielleicht will er dich damit auch nur ein bisschen bei der Stange halten mit dem Sagen. Nein, auf der anderen Seite sagt er wieder ganz andere Sachen. Mhm. Er sagt, er darf mich nicht hinhalten und er darf nicht meine Zeit stehlen. Mhm. Und auf der anderen Seite macht er solche Sachen und dadurch macht das mir so wahnsinnig schwer. Mhm. Und ich habe ihm halt jetzt ganz klar gesagt, dass Taten mehr sagen, als Worte jemals sagen können. Und genau das ist der richtige Standpunkt, finde ich. Und mach das, so bitter das auch im Moment ist und das, du bist halt jetzt verletzt und traurig, das ist, tut weh, das ist ganz klar. Geh auf Distanz und bettel aber bloß nicht um irgendetwas. Und versuch nicht endlos zu diskutieren, das bringt auch nichts. Möchte ich nicht, er hat mir fast meinen Stolz geraubt. Ja, also auf Distanz viele Schritte zurückgehen, Jessica. Und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Kurze Pause, 1:41:41. Nur 41 und 30 Sekunden gleich. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Nächste Woche heißen unsere Themen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich stand in den Schlagzeilen. Ich will mit euch reden, die ihr schon mal groß oder vielleicht auch nicht ganz groß, aber immerhin mal im Rampenlicht standet. In den Schlagzeilen, im Fernsehen wart, vielleicht auch länger im Fernsehen wart, wenn ihr heute nicht mehr im Fernsehen seid. Wie auch immer, ich stand in den Schlagzeilen und nächste Woche Donnerstag heißt das Thema So wie ich lebt keiner. Heute freie Themennacht und ich bin verbunden mit Nadine. Und Nadine ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nadine. Ja, ich bin 19 und mein Thema ist, ich habe jetzt einen neuen Freund und weiß nicht, wie ich mit ihm über das Erlebte reden kann. Also einen neuen Freund, wie frisch ist die Beziehung? Wie lange seid ihr? Also ja, einen Monat jetzt. Einen Monat erst, ne? Was meinst du genau, über was reden kann? Ja, ich hatte davor schon eine Beziehung, über 2 Jahre. Und habe denjenigen halt beim Chatten kennengelernt, im Internet. Den Ex-Freund? Ja, ja. Den Ex-Freund. Ja. Und ja, er war halt 4 Jahre älter als ich. Und ja, wir haben uns halt jedes Wochenende gesehen. Und in den Ferien halt. Er hat in München gewohnt und ich in Münster. Und bald auseinander. Ja, doch, aber es hat geklappt. Also entweder bin ich hingefahren oder er. Und nach ein paar Monaten, also nach 2 Monaten, hat es halt angefangen, dass er nicht mehr so viel Zeit hatte, weil er eine neue Arbeit hatte und auch Wochenend arbeiten musste. Und dann hat er mich übers Internet quasi an Chatbekannte, die wir beide kannten, verkauft, wenn man das so nennen kann. Also er hat mit denen abgemacht, dass die zu mir kommen sollen und halt auch mit mir ins Bett gehen sollen. Real? Gegen meinen Willen, ja. Real, nicht cybersexmäßig? Nein, er hat sie direkt zu mir nach Hause geschickt. Also quasi dein Ex-Freund war so eine Art Zuhälter. Ja. Mal ganz böse ausgedrückt. Genau. Der hat Männer zu dir nach Hause geschickt, damit die mit dir schlafen. Was hat er dafür bekommen? Oder du? Ich weiß es nicht. Also ich habe dafür gar nichts bekommen. Ich habe halt nur Schläge angedroht gekriegt, wenn ich nicht das mache, was sie wollen. Also wenn sie sich hinterher halt beschweren. Was waren das für Männer, die da... Die waren teilweise in meinem Alter. Mhm. Es waren halt 6 verschiedene, über ein halbes Jahr verteilt. Mhm. Und ja, die waren zwischen 19 und 27. Mhm. Und du hast mit denen dann wirklich richtig geschlafen? Ja, einfach weil ich Angst hatte. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon alleine halt gewohnt. Mhm. Und ich hatte halt einfach Angst, dass mich mein Freund zu dem Zeitpunkt halt richtig arg verprügelt. Dass der aus München nach Münster kommt und genau. Dir Gewalt antut. Genau. Mhm. Und davor hatte ich halt Angst. Und diese Männer, es waren 6 an der Zahl, sagst du? 6 Mal ist das passiert? Ja, es ist öfter passiert. Es waren halt immer die gleichen. Ach so, es waren 6 Männer und es ist viel öfter passiert? Ja. Wie oft ist es denn passiert? 2-mal im Monat und dann immer über das ganze Wochenende. Und das wie lange? Über welche? Über ein halbes Jahr. Halbes Jahr, mhm. Haben die irgendetwas mit dir darüber geredet, diese Männer, die dann zu dir kamen? Wie? Gar nichts. Gar nichts. Also das fing einfach an, dass die gesagt haben, wir müssen bei dir mit im Zimmer schlafen, obwohl ich ein Gästezimmer gehabt hätte. Und ja, dann haben die einfach angefangen, ja, wir wollen aber nicht nur mit dir einfach nur Freundschaft, einfach nur reden oder so, sondern wir wollen auch mit dir ins Bett. Wie lange waren die denn dann immer bei dir? Von Samstags auf Sonntags. Ach so, so richtig lange. Also nicht, ja. Nicht immer nur für den Sex, sondern die Die kamen ja auch teilweise weiter weg, also aus Nürnberg, aus Stuttgart und... Mensch, Nadine, was hast du denn da ausgehalten die ganze Zeit? Das ist ja die Hölle. Das ist ja die Hölle. Du hast geschwiegen. Ja, weil ich Angst vor meinen Eltern hatte, dass die sagen, ja, du musst wieder nach Hause kommen, alleine wohnen schaffst du nicht. Mhm. Und du hast Angst vor den Eltern, du hast Angst vor deinem Freund? Beides. Mhm. Also. Und dein Freund hat wahrscheinlich gut Kohle abgezogen von diesen Männern? Genau. Das weißt du aber nicht, ob und wie viel, ne? Nee, ich weiß nur, dass die Männer bezahlen mussten, weil sie gesagt haben, wir bezahlen ja auch schließlich dafür. Mhm. Dann hast du immer eine ganze Nacht, viele Stunden mit diesen Männern einfach so verbracht, in deinem Bett zusammen? Genau. Wie ist die ganze Sache dann beendet worden? Ja, ich habe mit meinen Eltern dann doch geredet, weil mir das alles zu viel wurde. Mhm. Weil ich auch nicht mehr zur Schule gegangen bin, weil ich einfach mit den Nerven fertig war. Mhm. Und dann haben wir den angezeigt, mein Freund. Und ja, das ging dann alles vor Gericht. Aber ist dann fallen gelassen worden wegen einem Brief, wo drin stand, dass ich ihn lieben würde. Der richtig alt war, vom Anfang der Beziehung. Mhm. Und deswegen ist das Ganze fallen gelassen worden. Also ein mieser Trick seines Rechtsanwaltes. Genau. Würde ich so sagen. Und er ist ohne Bestrafung davongekommen? Ja, bis jetzt. Bis jetzt. Mhm. Ja. Um das nochmal zu deinem Alter richtig einzuordnen, als dieses passiert ist, warst du so, wenn ich recht... War ich 17. 17, so um die 17. Mhm. Mhm. Mhm. Und danach hat er dich dann aber in Ruhe gelassen, nach dieser Gerichtsverhandlung. Nein, er macht jetzt teilweise auch noch Stress und droht mir an, wenn ich ihn wieder anzeige oder weitere Schritte einleite, dass er vorbeikommt und ich danach nicht mehr am Leben bin und so. Plant ihr denn eine weitere Anzeige oder weitere Schritte? Ja, ich werde vom Jugendamt, kriege ich Unterstützung, aber das bringt alles nichts. Also wir laufen da wirklich gegen Mauern. Mhm. Aber plant ihr denn nochmal ein Verfahren neu anzustreben? Also ich will auf jeden Fall, dass er dafür bestraft wird. Mhm. Also. Zu Recht, ja, zu Recht. Weil du in einer so, quasi in der Sackgasse warst und nur Angst hattest und quasi erpresst worden bist dazu, ne? Genau. Mhm. So, und jetzt hast du einen neuen Freund. Jetzt habe ich einen neuen Freund seit einem Monat. Seit einem, den du sehr lieb hast? Genau. Der dich auch sehr lieb hat, hoffe ich. Und jetzt hängt aber diese schwere Vergangenheit hinter dir. Und ja, das fängt schon an, wenn er mich in den Arm nehmen will, dass ich da abblocke teilweise. Und ja. Das heißt, ihr habt auch noch gar nicht miteinander geschlafen? Nein. Mhm. Was ihn ja wahrscheinlich auch vielleicht allmählich ein bisschen stutzig macht, oder? Doch, also er fragt jedes Mal, warum nicht, und ich kann es ihm einfach nicht sagen. Weil also es sind zwei Sachen, dass du keine Lust auf Sex hast, aufgrund dessen, was du hast ertragen müssen. Genau. Und das andere könnte ich mir auch vorstellen, dass du dich vor ihm auch schämst, ne? Dass so etwas passiert ist. Ja, ich habe Angst halt zu sagen, dass es so war, weil... Weil du Angst hast, dass er sagt, dann, das war's dann, ne? Und er geht. Genau. Mhm. Und das halt überall rum erzählt, weil das wissen nicht viele Leute. Und Wie schätzt du ihn denn so ein? Wie alt ist er? Du bist 19, wie gesagt? Ja, er ist 17. Ach so, noch viel jünger als du. Also 2 Jahre jünger. Mhm. Ja, das ist nun wirklich sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Wie schätzt du ihn denn so charaktermäßig ein? ja, ich denke, dass er das schon verstehen würde, wenn ich ihm das einfach erzählen würde. Mhm. Nur, ich glaube auch, ich habe in dem Punkt Vorurteile, weil ich nicht genau weiß, wie er reagiert, wenn ich ihm erzähle. Mhm. Also ich will ihn nicht verlieren. Ja, das kann ich verstehen. Und vor allen Dingen, weil es auch noch so ein sehr junger Mann ist, geht man da vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger mit um, das zu sagen, als wenn es jemand wäre, der schon ein bisschen reifer ist. Wobei es auch 17-Jährige gibt, die sehr reif sind und sehr toll mit solchen Sachen umgehen könnten. Ja, und das weiß ich eben nicht. Also ich habe ihn halt auch erst vor 6 Wochen kennengelernt. Also ich will dir mal sagen, du sagst selbst 6 Wochen oder es ist ein guter Monat, wo ihr euch kennt. Mhm. Da muss man nur auch nicht gleich schon in die Kiste gestiegen sein. Das muss nun auch wirklich nicht sein. Das finde ich auch gar nicht notwendig. Und ich glaube, du kannst so ein bisschen messen, wie wichtig du ihm bist, wie lange er dich in Ruhe lässt. Wenn du einfach sagst, ich möchte das noch nicht, ich möchte uns noch Zeit lassen, du musst es ja noch gar nicht begründen. Mhm. Und wenn du dann mitbekommst, dass der wirklich sehr ernsthaft dich respektiert und du das Gefühl hast, ja, er setzt mich nicht unter Druck und da steckt wirklich Liebe und Interesse hinter, ja, dann könntest du ja vielleicht überlegen, wenn nach weiteren 6 Wochen oder nach 2 Monaten, dass du ihm vielleicht mal vorsichtig ein wenig erzählst von der Geschichte. Aber ich würde mir noch ein bisschen Zeit lassen, um auf jeden Fall auch auszutesten, wie ernsthaft er an dir interessiert ist oder ob er auch nur auf die schnelle Nummer aus ist. Hm? So, das ist jetzt der Rat, meine Idee, was deine Verhaltensweise jetzt anbelangt, Nadine. Hast du denn ein bisschen Hilfe bekommen von einem Psychologen oder eine Betreuung nach dem, was dir da widerfahren ist? Ja, ich war in Betreuung vom Jugendamt. Also, dass ich eine Betreuerin hatte, 15 Stunden in der Woche. Mhm. Und naja, mit meinen Eltern konnte ich nicht drüber reden, weil einfach mal ich nicht so den Draht zu denen habe. Weißt du, was ich nämlich glaube? Selbst wenn du das deinem Freund irgendwann erzählst und er hat auch Verständnis, dann ist das Hauptproblem ja noch nicht gelöst, nämlich dass du ein sehr, sehr verkrampftes Verhältnis zur Sexualität im Moment hast, verständlicherweise nach dem, was geschehen ist. Mhm. Du hast ja auch gar keine Lust, ne? Vermutlich. Nee, nicht wirklich. Also ich habe einfach Angst, dass er mich zu irgendwas zwingt, was ich nicht will. Und deswegen fände ich das sehr ratsam, wenn du vielleicht für eine Weile dich doch mal in die Obhut eines guten Therapeuten, einer Therapeutin begeben würdest, nachdem was geschehen ist. Ja. Ich würde dir gerne ein paar Tipps noch weitergeben hier von uns aus. Du weißt, vielleicht weißt du es, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen habe. Ja. Das ist heute die Anna. Und die kann dir noch ein paar Ratschläge geben, wie du an einen guten Therapeuten kommst. Ja. Leg mal bitte auf und die Anna ruft dich gleich wieder an. Und generell, lass dir Zeit und lass dich nicht unter Druck setzen. Gut, okay. Alles Gute. Tschüss. Martin, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Martin, ich grüße dich herzlich. Ja, hallo. Hallo. Ja, und zwar geht es um einen Freund von mir. Ja. Der hat mir was gestern Abend gestanden, was also... ja, ziemlich unglaublich ist. Und zwar hat er mir gesagt, dass er auf minderjährige Jungs steht. Mhm. Sexuell. Mhm. Und wie alt ist dein Freund? Der ist auch 22. Mhm. Ist das dein bester Freund? Ja, kann man so sagen. Ja. Also wir kennen uns schon ziemlich lange, schon seit Kindergarten und ja. Und also es ist so, also mir ist das halt auch immer früher aufgefallen. Wenn wir zum Beispiel schwimmen gehen oder so, dann hat er also immer nach kleinen Jungs, hat er also immer gestarrt. Das fand ich von damals so komisch. Mhm. Oder wenn wir zum Beispiel draußen sind, dann möchte er meistens immer Fußball spielen, aber auch so mit Jungs zwischen 12 und 16. Mhm. Also er hat mir dann auch gesagt, dass er Jungs, die zwischen 12 und 16 Jahre alt sind, dass er auch auf die steht, also auf die Gruppe. Aber auf die ganz Jungen auch? Die unter 12. Also nicht unter 12, er hat gesagt, ab 12. Ja. Ja, und gut, als er es mir erzählt hat, ich war nicht ganz überrascht, weil ich es mir schon gedacht habe. Ja, aber es wahrscheinlich nicht für wahr haben wolltest, ne? Nee, ganz bestimmt nicht. Ja. Hat er denn schon irgendetwas angestellt? Hat er mit seinem Jungen schon irgendwas gemacht, sexuell? Nee, also das nicht. Es ist halt bloß diese Starrerei. Also das fällt mir wirklich sehr oft auf, wenn wir uns verabreden, dass er die Jungs permanent anstarrt. Und ich habe auch mal so gesagt, so zum Spaß, stehst du auf die oder was? Also das habe ich gesagt, als er mir das noch nicht gestanden hat. Mhm. So, Spaß mal. So, jetzt hat er dir das gestern gesagt. Ja. Das ist ja auch wahrscheinlich eine große Überwindung gewesen für ihn, dir das zu offenbaren. Ja. Wie hast du darauf reagiert? Was hast du gesagt? Also wie gesagt, ganz überrascht war ich nicht. Mhm. Ich war halt nur überrascht, dass er mir das so offen gesagt hat. Mhm. Ich habe mit ihm also, sag ich mal, ganz vernünftig darüber geredet. Ich habe ihn Fragen gestellt, wie lange das schon so geht. Mhm. Wie lange geht es schon so? Er meinte zu mir, dass das so mit 12, 13 angefangen hat. Dass er auf Gleichaltrige oder auf... Ja, damals waren es Gleichaltrige. Ja. Und dann hat er gesagt, er sei irgendwie stehen geblieben. Mhm. Mhm. Und also schwul ist er nicht, sagt er. Mhm. Das wäre halt nur diese eine Macke da, die er hat. Mhm. Und der hat mir auch gesagt, dass es ihn quält, dass er diese sexuelle Lust nicht ausleben kann. Mhm. Habt ihr denn auch, nein, nicht ihr, sondern hatte er bislang auch schon eine Beziehung zu einer Frau, zu einem Mädchen? Also er hatte mal eine Freundin, lief aber nicht lange und war wohl auch nicht intensiv. Mhm. Aber wenn man so beste Freunde ist, habt ihr denn so früher schon mal so über Sex euch unterhalten? Macht man doch eigentlich. Eher weniger. Eigentlich konnte man mit ihm früher über solche Sachen gar nicht unterhalten. Mhm. Und er leidet darunter, dass er das nicht ausleben kann. Ja, also so hat er es mir gesagt. Wie hast du denn darauf wiederum reagiert? Welche Position hast du dann bezogen? Ja, ich hab ihm erstmal gesagt, dass es auch strafbar ist, wenn er jetzt irgendwie irgendwas macht oder irgendjemanden da begrapscht oder irgendwas anfangen will und dass er das vielleicht mal irgendwie runterschrauben soll. Eigentlich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Das ist aber auch wirklich sehr schwierig. Also erstmal finde ich, es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, dass er es dir erzählt hat. Ja, das bedeutet, dass er unter hohem Druck steht und auch einen Gesprächspartner sucht. Das muss man, das ist ja eine Chance, die man schon mal packen muss. Ja. Und ich glaube, dass du jetzt als bester Freund hohe Verantwortung trägst. Deswegen fragte ich gerade so immer wieder nach, wie hast du reagiert, was hast du ihm gesagt? Ja. Also ich habe ihm dann auch gesagt, ich habe mir das schon gedacht. Und dann habe ich ihm erstmal gesagt, ja, über Jahre ist mir das aufgefallen, wie du die Jungs immer angestarrt hast. Und er hat mir auch gesagt, dass er, sag ich mal, auf Jungs, also wenn sie so Turnschuhe und Bundeswehrhosen anhaben, dass er auch darauf abfährt. Ja. Also ich finde schon mal gut, dass du jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast und hast ihn quasi aus der Wohnung geschmissen. Nee. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt würde ich dir raten, dass du auf ihn einwirkst, dass er irgendetwas unternimmt, dass er zu einem Sexualtherapeuten geht, zu einem Psychologen geht. Weil die Gefahr, dass er da in irgendwelche schlimmen Dinge sich verwickelt, Dummheiten macht, dass er mit dem Gesetz in Konflikt kommt, dass er einem Kind nicht körperlich was antut, aber seelisch was antut, die ist einfach gegeben, weil sein Druck immer größer wird und er sich vielleicht irgendwann freien Lauf machen. Also ich kenne ihn ja schon ziemlich lange. Ich weiß eigentlich hundertprozentig, dass er das auch nie machen würde, dass er jetzt irgendwie da ein bisschen so rückfällig wird oder irgendjemand belästigen würde. Das hat er mir auch selber gesagt. Ja, ich schätze ihn auch so ein. Gut, da sagst du jetzt auf der einen Seite, hast du aber gesagt, er bedauert auch, dass er das nicht ausleben kann. Ja, aber er ist zum Beispiel, es gibt doch auch sehr viel, also in letzter Zeit auch sehr viel über Kindesmisshandlung oder und da, also das berührt ihn auch und er sagt, man müsste den Leuten die Schwänze abschneiden, die das machen. Mhm. Also ich glaube ihm das schon, dass er da nicht irgendwie, ich meine, Sorgen mache ich mir schon. Ne? Ja, die Sorgen sind auch berechtigt und nicht jeder, der pädophil gepolt ist, ist gleich ein Kind. Kindesmisshandler, das darf man ja auch nicht sagen. Nee, aber es besteht vielleicht doch die Gefahr, dass er sich in irgendeiner Weise einem Kind nähert und dieses Kind in eine sexuelle Handlung verwickelt. Und das halte ich für sehr bedenklich. Auch wenn er zärtlich mit dem Kind umgeht, so ist es doch ein Gewaltakt einem Kind gegenüber, was nicht in Ordnung ist. Ja, was wäre denn, wenn er als 22-Jähriger eine Beziehung zum 16-Jährigen hätte? Das wäre doch erlaubt. Mit einem 16-Jährigen geht es ja. Das geht, aber das geht, ja. Für mich dann wieder nicht mehr. Das ist dann schon heikel, ja. Mhm. Ja. Also, und wie verurteilst du so etwas oder? Bitte? Wie denkst du darüber? Verurteilst du so etwas oder? Mit wenn jemand ein Erwachsener mit sehr viel Jüngeren ist. Ja, wenn er überhaupt die Neigung hat dazu. Ja, was heißt die Neigung? Kann ich nicht verurteilen. Ich kann nur davor warnen, wie ich das gerade auch gesagt habe, und appellieren daran, dass man da sich in psychologische Behandlung begibt. Ja. Die Sendung geht gleich zu Ende. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal kurz an. Ich würde dir gerne noch ein paar Sachen sagen. Okay. Alles klar, danke. Ciao. Jo. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Markus Liebetanz, Michael Schritzenmeier, Jan Grewe zu Baringdorf, Thorsten Palut, Conny Brückner und Elke Büchter. Nochmal unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich stand in den Schlagzeilen. Wer von euch stand schon mal mehr oder weniger groß in den Schlagzeilen? Und das Thema Donnerstag auf Freitag, so wie ich, lebt keiner. Ich wünsche euch ein gutes und ein schönes Wochenende. Und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ciao.